Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Wisst ihr, Leute, es ist eine ziemliche Scheiße, was hier passiert. 308.188 Mal ist der Hurentaxi-Podcast heruntergeladen worden. 308.188 Mal. Das sind bei 23 Folgen im Schnitt 13.000 Mal pro Folge. 13.000 treue Hörerinnen und Hörer. Da sollte ich mich doch freuen, ja? Aber wie viele von euch haben das Buch gekauft? Gerade habe ich die Zahlen für das letzte Jahr bekommen. Es ist eine Schande. Warum glaubt ihr, mache ich diesen Podcast? Habe ich was zu verschenken? Nein, das ist Werbung für mein Buch. Wir leben im Kapitalismus, Mann. Aber da versucht man höflich zu sein und unaufdringlich, weil den Leuten der ganze Werbescheiß zum Hals heraushängt und... Kommt vielleicht irgendjemand von selber drauf, dass er sich das Buch kaufen sollte? Genügt ein kleiner Hinweis auf der Website? Ein sanfter Wink mit dem Zaunpfahl im Begleittext? Nein, man muss es immer wiederholen, man muss es den Leuten einbläuen und sie nerven. Geht hin und kauft das Buch, Leute. Es heißt Hurentaxi. Es ist im Lit-Verlag erschienen. Der Autor heißt Martin Auer. Ihr könnt es in jedem Buchladen bestellen. Oder geht auf Amazon.de, wenn ihr vor dem PC sitzt, gebt bei Suche ein Bücher, dann gebt ein Hurentaxi und klickt auf Los und bestellt das Buch. Es kostet immer noch bloß 24,90 und wird euch ohne Mehrkosten ins Haus geliefert. Im diskreten Umschlag, wenn euch das Probleme machen sollte. Herrgott nochmal, wollt ihr alles umsonst haben? 8 Stunden Hurentaxi habe ich euch jetzt vorgelesen. Gratis und frei Haus. Auf iTunes war der Podcast ganz oben in den Charts. Und was macht ihr? Ihr kauft das Buch nicht. So geht's nicht. Es ist ja nicht bloß, weil ich die Honorare für das Buch brauche. Ich will doch wieder ein Buch herausbringen. Glaubt ihr, irgendein Verlag bringt mein nächstes Buch heraus, wenn ich ihm sage, hey, die Leute lieben meinen Podcast? Der bringt mein Buch nur heraus, wenn er sieht, hey, die Leute kaufen meine Bücher. Also klemmt euch vor den PC und bestellt es. Hurentaxi heißt es. Martin Auer hat es geschrieben. Es ist im Lit-Verlag erschienen. Es kostet lächerliche 24,90. Nach 2 Tagen liegt es im Briefkasten. Und man kann es auch verschenken. Es ist Literatur. Man braucht sich nicht zu genieren dafür. Der Autor trägt den Titel Professor. Ohne Spaß, ich kann euch die Urkunde zeigen. Verliehen für Verdienste um die Republik Österreich. Aber davon kann ich nicht abbeißen. Ihr müsst das Buch kaufen. Wissenschaftlich ist es auch. Es hat einen Anhang und Fußnoten und ein Register. Das ist Wissenschaft. Also kauft verdammt nochmal das Buch, sonst gibt's keinen Podcast mehr. Guten Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Ja, Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie die Erzählung der Türsteher. Es war vor nicht allzu langer Zeit ein Mann, der war Türsteher in einem Bordell. Das Bordell war, glaube ich, in Stuttgart, es kann auch in Duisburg gewesen sein. Der Türsteher war einmal Tiefbauingenieur gewesen. Aber dann hat er seine Frau verloren, zu saufen begonnen und seinen Job geschmissen, wie das manchmal so geht. Als Tiefbauingenieur war er viel auf Reisen gewesen. Seine Firma baute Untergrundbahnen in Osteuropa, Eisenbahntunnel in Russland, künstliche Inseln in Arabien, Containerhäfen in Indien und ich weiß nicht, was noch alles. Da er ein paar Fremdsprachen konnte und immer gern noch eine Sprache dazulernte, schickte seine Firma mit Vorliebe ihn ins Ausland. Und das hatte eben Folgen für seine Ehe. Ein Jahr oder so nach der Scheidung stürzte in Kenia eine Brücke ein und ein einheimischer Bauarbeiter wurde erschlagen. Er war nicht wirklich verantwortlich für den Unfall. Die örtliche Vertragsfirma hatte an den Sicherheitsvorkehrungen gespart. Aber er fühlte sich schuldig, weil er den Vertrag bei einem Besäufnis mit den Direktoren unterschrieben hatte und nicht genug Erkundigungen über seine Partner eingezogen hatte. Also kündigte er seinen Job und beschloss, Schriftsteller zu werden. Er dachte, er hätte doch genug erlebt in der Welt. Aber über ein paar Notizen und Entwürfe kam er nicht hinaus. Es war einfach nur ein Vorwand fürs Nichtstun und Saufen. Seine Ersparnisse wurden weniger, und als er auf 1.000 Euro herunter war, ging er in eine Bar, zahlte allen Mädchen Champagner, unterhielt sich mit jeder in ihrer Sprache und ging schließlich mit einer aufs Zimmer. Als er wieder herunterkam, fragte ihn die Frau hinter der Bar, ob er noch was trinken wolle. »Nein«, sagte er, »das war mein letztes Geld, ich gehe mich jetzt aufhängen.« Die Frau hinter der Bar lachte und sagte, »na komm, ich gebe dir ein Bier aus.« Und dann unterhielten sie sich auf Polnisch. Sie war die Besitzerin des Etablissements und aus Polen, und so gab eins das andere. Er erzählte ihr seine Geschichte, und sie bot ihm den Job als Türsteher an, weil er alle Sprachen konnte. Sie zahlt ihm zwar nicht viel, 5 Euro in der Stunde, aber das regelmäßig. Und er konnte in einem der Zimmer schlafen, wenn die Bar geschlossen hatte. Abends musste er in einer Fantasieuniform vor der Tür stehen. Eigentlich war es nur ein langer roter Mantel mit goldenen Achselklappen, der ihm ein bisschen zu groß war, und eine rote Schildkappe mit goldener Schnur. Wenn Männer vorbeigingen, musste er sie ansprechen. »Guten Abend, haben Sie nicht Lust auf ein bisschen Spaß, kühles Bier, schöne Mädchen, anschauen kostet nichts.« Und natürlich musste er ein geheimes Signal geben, wenn jemand ins Lokal wollte, der nach Polizei aussah. Dann verschwanden die Mädchen nach oben in ihre Privatzimmer, bis auf die 2, 3, die legal hier arbeiteten. Zwischendurch wurde er auf Besorgungen geschickt, Kebabsohlen für die Mädchen oder Pizza, aber nie um Zigaretten, denn die Chefin hatte geschmuggelte Zigaretten, die sie den Mädchen zum Selbstkostenpreis abgab. Am Tag half er der Chefin, die Getränkelieferungen in die Kühlbox schlichten, oder sie schickte ihn in den Beate-Use-Laden, wo er Kondome in 1000er Packungen holte. Die meisten Mädchen wohnten auch in dem Bordell. Sie schliefen aber nicht in den Gästezimmern, sie hatten eigene Zimmer, wo sie zu dritt oder zu viert hausten. »Die Mädchen lässt du ab jetzt in Ruhe«, hatte die Chefin gesagt, »kein Anbandeln.« Als Liebhaber kam er für die Mädchen sowieso nicht in Frage, dafür war er schon zu alt. Aber sie freundeten sich schnell mit ihm an, die, die länger blieben jedenfalls. Polnisch und Russisch sprach er fast perfekt. Und auf Polnisch konnte er sich auch mit den Ukrainerinnen, Weißrussinnen und Slowakinnen verständigen. Bei den Bulgarinnen und Mazedonierinnen konnte er sich mit Russisch helfen. Ein paar Brocken konnte er sowieso auch von jeder dieser Sprachen. Seine Rumänischkenntnisse ergänzte er mit Italienisch, aber die meisten Rumäninnen sprachen recht gut Englisch und Spanisch, weil sie zu Hause die Hollywood-Filme und Telenovelas im Fernsehen in der Originalsprache sahen. Sein Türkisch brauchte er nicht wirklich, denn die türkischen Mädchen, die in die Bar kamen, waren in Deutschland geboren. Mit den Nigerianerinnen sprach er Englisch und mit den Mädchen aus Ghana Französisch. Manche, die erst frisch angekommen waren und noch gar kein Deutsch konnten, baten ihn, ihnen beim Einkaufen zu helfen, wenn sie mit dem ersten verdienten Geld schicke Unterwäsche für die Arbeit und coole Handys kauften. Sie schickten ihn so oft um Telefonwertkarten, dass er sie auf Vorrat kaufte, um immer welche bei der Hand zu haben. Denn die Mädchen telefonierten ständig, mit ihrem Freund zu Hause oder auch mit der Mutter. Nicht wenige hatten ein Baby, das von Mutter oder Tante oder Großmutter betreut wurde. Oder sie telefonierten mit Freundinnen, die in anderen Etablissements oder in anderen Städten und anderen Ländern arbeiteten. Einige Mädchen brachte er zum Zahnarzt oder zum Gynäkologen, wenn sie Probleme hatten, und er zeigte ihnen, wie sie sicher Geld nach Hause schicken konnten, ohne die horrenden Gebühren für Western Union zu bezahlen. Bei dem freundschaftlichen Umgang mit den jungen Mädchen erholte er sich langsam von seinem Leid. Wenn er mit ansah, was manche von ihnen durchmachten, kam ihm sein Selbstmitleid recht lächerlich vor. Er sparte ein bisschen und mietete sich wieder eine eigene kleine Wohnung. Er kaufte auch ein paar billige Möbel, und manchmal ging er dann wirklich in den frühen Morgenstunden in seine eigene Wohnung, wenn er einmal nicht im Geruch von Rauch und Schweiß und Desinfektionsspray schlafen wollte. Aber eigentlich blieb er gern in der Nähe der Mädchen. Er fühlte sich aufgehoben in dieser kleinen Welt. In einer Nacht passierte es, dass ein betrunkener Gast einem Mädchen das Nasenbein zerschlug. Der Türsteher war gerade draußen, als er von drinnen die Alarmglocke hörte. Jedes Zimmer hatte einen Klingelknopf für den Fall, dass ein Gast brutal wurde oder durchdrehte. Er riss die Tür auf und rannte durch die Bar nach hinten in den Gang, der zu den Zimmern führte, aber als er zu dem Zimmer kam, über dessen Tür die rote Lampe blinkte, war die Chefin, sie war eine ziemlich massige Frau, schon dabei, den Gast durch die Hintertür hinaus zu bugsieren. Das Mädchen kauerte auf dem Bett, hielt sich die Hände vors Gesicht und weinte. Unter ihren Händen rann Blut heraus. Sie war eine Bulgarin, die er sehr mochte. Nach einem Job verzog sie sich immer 1 oder 2 Stunden auf ihr Zimmer, bevor sie wieder herunterkam. Sie hatte ihm erzählt, dass ihr Freund wegen Dealens in Untersuchungshaft war und sie hier das Geld verdienen wollte, mit dem sie vielleicht jemand bestechen oder ihm wenigstens einen guten Anwalt beschaffen konnte. »Zeig her«, sagte er auf Russisch und zog ihr vorsichtig die Hände vom Gesicht. Das Blut kam aus der Nase, das war nicht so schlimm. Aber die Nase war geschwollen und er war sicher, dass das Nasenbein gebrochen war. Sie flüsterte, »Er wollte etwas von mir, aber das mache ich nicht.« »Ich bring dich ins Spital«, sagte er. »Nein«, sagte sie, »nicht ins Spital. Sie schüttelte unwillkürlich den Kopf und schrie dabei auf vor Schmerz. Du musst ins Spital. Wir müssen sehen, ob die Nase gebrochen ist. Sonst wirst du immer mit deiner dicken Nase herumlaufen. Aber ich kann nicht. Komm, wir sagen, du bist spazieren gegangen, und ein Betrunkener wollte mit dir anbandeln und hat dich geschlagen, als du Nein gesagt hast. Nein, ich will nicht ins Spital, bitte. Die Chefin kam zurück, und der Türsteher sagte ihr, dass das Mädchen ins Spital musste. Und das Mädchen begann vor Angst zu zittern und sagte wieder, ich kann nicht ins Spital. Die Chefin runzelte die Stirn und sah das Mädchen an. Sag, hast du mir eigentlich schon deinen Pass gezeigt? Das Mädchen blickte zu Boden und schüttelte kaum merklich den Kopf. Es stellte sich heraus, dass sie noch nicht einmal 17 war. Die Chefin beschäftigte keine Minderjährigen, das war ihr zu gefährlich. Sie ließ sich von allen immer den Pass zeigen. Aber in diesem Fall hatte die Zuhälterin, die ihr das Mädchen vermittelt hatte, sie schon seit Wochen mit irgendwelchen Vorwänden hingehalten, bis die Chefin die Sache vergessen hatte. »Raus«, sagte die Chefin und ging aus dem Zimmer. Der Türsteher bestellte ein Taxi, fuhr mit dem Mädchen ins Spital, ließ ihr die Nase einrenken und brachte sie dann in seine Wohnung. Dann fuhr er zu der Zuhälterin und drohte ihr mit einer Anzeige wegen Menschenhandels, wenn sie ihm den Pass nicht herausgeben würde. »Die sagt nie aus gegen mich«, sagte die Zuhälterin. »Dann weiß ihre ganze Familie und die ganze Stadt, was sie hier gemacht hat. Gib mir 2.000 Euro und du kannst sie haben.« »Sie hat dir schon mehr als das abgeliefert. Vielleicht sagt sie nicht aus, aber ich zeig dich trotzdem an und du hast monatelang Scherereien und verlierst viel mehr als 2.000, bis du wieder Mädchen herbringen kannst. Ist dir das die Sache wert?« Er bekam den Pass. Der Türsteher ließ das Mädchen bei sich wohnen, bis ihre Nase wieder verheilt war. Sie wollte für ihn kochen, aber ihr Essen war so, dass lieber er für sie kochte. Dafür putzte sie ihm die Wohnung. Wenn er um die Mittagszeit kam, er schlief wieder in einem der Gästezimmer im Club, hielt sie für ihn ein Frühstück bereit. An den Nachmittagen schauten sie Videos, bevor er zur Arbeit ging, denn es stellte sich heraus, dass sie wie er Filme von Jim Jarmusch und Almodovar mochte. »Ich mag es nicht, wenn mir die Musik sagt, was ich fühlen soll«, sagte sie einmal. Sie erzählte ihm von einem Buch, das sie gelesen hatte, über einen Vietnamkriegsveteranen, der nicht mehr spricht und so tut, als wäre er ein Vogel. Er kaufte das Buch und las es und dachte sich so sein Teil, warum ihr gerade dieses Buch so wichtig war. Einmal in der Woche, wenn ihr Freund im Gefängnis Besuchstag hatte, rief sie seine Mutter an und gab ihr Grüße für ihn mit und erzählte ihr, wie es ihr angeblich in dieser Woche ergangen war, damit die Mutter es ihm berichten konnte. Ihre Geschichte war, dass sie hier in einem Restaurant als Küchenhilfe arbeitete, und jede Woche dachte sie sich Geschichten aus, welche Eifersuchtsszenen sich die beiden schwulen Kellner schon wieder geliefert hatten und was der Hund der Köchin wieder angestellt hatte und wie der Chef sie wieder einmal gelobt und ihr den Lohn erhöht hatte. Und dann sagte sie noch, »Und vergiss nicht zu sagen, dass ich ihn liebe.« Und am Abend des Besuchstages rief sie wieder an, um zu hören, welche Neuigkeiten ihr Freund ihr geschickt hatte und ob er auch ausrichten ließ, dass er sie liebte. Sie hatte irgendwo einen Vater, der trank, und eine Mutter, die mit einem anderen Mann Kinder hatte und von ihr nichts mehr wissen wollte. Seit sie ihren Freund kannte, hatte sie mit ihm in der Wohnung seiner Mutter gelebt, solange bis er ins Gefängnis gekommen war. Als ihre Nase verheilt war, fuhr sie nach Hause. Er brachte sie zum Zug. Bevor sie einstieg, umarmte sie ihn und gab ihm einen kleinen Kuss. Als der Zug abgefahren war, begann er zu weinen. Am nächsten Tag rief sie ihn an. Sie war so glücklich, wieder zu Hause zu sein und wenigstens in der Nähe von ihrem Freund, aber es war etwas passiert. In der Nacht war sie eingeschlafen und jemand hatte ihr das Geld, das sie unterm Pulli versteckt hatte, gestohlen. Die ganzen 1.000 Euro, die sie sich erspart hatte. Und eine Woche später rief sie ihn wieder an. »Kannst du einen Club für mich finden, wo ich arbeiten kann?«, sagte sie. »Du weißt schon, wo sie nicht zu schauen. Oder eine Agentur?« Tagelang kochte es in ihm. »Hast du noch nicht genug?«, dachte er wütend. Er sah sie vor sich, wie sie hinaufrannte, um zu duschen, wenn sie ein Zimmer gemacht hatte, wie man das nannte. wie sie dann ganz im hintersten Winkel des Mädchentischs saß und den Blicken der Gäste nach Möglichkeit auswich. Die meisten Mädchen schüttelten das eben Erlebte ab wie nasse Hunde, wenn sie vom Zimmer kamen, zumindest äußerlich, und ein paar wenige schienen wirklich ihren Spaß mit den Gästen zu haben. »Willst du dich wieder von jedem Dahergelaufenen ficken lassen? Willst du wieder jedes Mal eine Stunde unter der Dusche stehen, bis du dich wieder halbwegs sauber fühlst? Willst du dich wieder von einem Besoffenen zusammenschlagen lassen, weil du dich nicht in den ficken lässt?« Natürlich konnte er einen Job für sie finden. Natürlich gab es Etablissements, die nicht so aufs Alter schauten. Im Gegenteil, es gab welche, die würden sie mit Handkuss nehmen, gerade wegen ihres Alters. Mit der Zeit reifte ein Gedanke in ihm. Er kam sich nicht gut dabei vor. Er versuchte, sich diesen Gedanken auszureden, aber der Gedanke war hartnäckig. Nach 2 Monaten rief er sie an. »Willst du immer noch kommen? Ich hätte einen Job für dich, einen Privatkunden. Er will dich auf Urlaub mitnehmen, eine Woche. Er zahlt alle deine Ausgaben, Fahrt, Hotel, Essen und so weiter, und 1.000 Euro. Ich habe 5.000 verlangt, aber er will nicht mehr zahlen. Willst du es trotzdem machen? Dann erwarte ich dich am Samstag. Hast du das Fahrgeld?« Sie borgte sich das Fahrgeld von der Mutter ihres Freundes aus. Er hatte sich ein Auto ausgeliehen und holte sie am Samstagmorgen vom Bahnhof ab. »Ich bringe dich selber hin«, sagte er. »Es ist ein Kurhotel, 2 Stunden von hier.« Sie war erschöpft von der langen Fahrt, hatte kaum geschlafen und zitterte. Unterwegs musste er 2-mal halten, weil sie sich übergeben musste. »Entschuldige bitte«, sagte sie, »ich konnte nicht schlafen.« Er hielt bei einer kleinen Pension etwas außerhalb des Kurorts und holte den Schlüssel für das Appartement. »Er kommt erst heute Abend an. Schlaf dich erst einmal aus, damit du dann frisch bist.« Dann wartete er in dem Wohnraum, während sie schlief, und starrte vor sich hin. Sie schlief 6, 7, 8 Stunden. Er versuchte zu lesen, aber er konnte sich nicht konzentrieren. Die meiste Zeit ging er nur auf und ab. Als er drinnen das Wasser der Dusche laufen hörte, machte er Kaffee mit viel heißer Milch in der kleinen Kochnische. Als sie herauskam, hatte er 2 Tassen bereit, so wie sie es für ihn immer gemacht hatte. Neben ihrer Tasse lag ein Umschlag. »Also, es ist so«, sagte er, »hier ist dein Geld, zähl es nach, es sind 1.000 Euro.« »Und der Kunde?«, fragte sie. »Der Kunde bin ich.« Sie starrte ihn an. »Du hast mir gefehlt«, sagte er. »Ich hätte dir das Geld auch schenken können, aber so uneigennützig bin ich nicht. Was soll ich machen? Schau mich nicht so an, bitte.« Er sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. »Jetzt denkst du sicher ganz schlecht von mir.« »Nein«, sagte sie, »ich denke nicht schlecht von dir. Aber ich kann nicht.« »Warum nicht?« »Wenigstens bin ich kein Fremder für dich. Ich dachte, das macht es leichter.« Sie schaute zu Boden und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht. Das geht nicht.« Er nahm ihre Hände in die seinen. »Aber warum nicht? Ich bin wie alle die anderen. Warum denn mit mir nicht?« Jetzt begann auch er zu weinen. »Ich kann nicht. Du bist wie ein Vater für mich.« Und dabei blieb es. Er brachte sie zurück, kaufte eine Fahrkarte und setzte sich mit ihr bis zur Abfahrt ins Bahnhofscafé. Er schenkte ihr nicht die ganzen 1.000 Euro, aber 500. Sie wollte sie nicht nehmen, aber er nahm ihre Handtasche mit dem Reisepass und drohte ihr, damit davonzulaufen und sie alleine hier sitzen zu lassen, wenn sie das Geld nicht annehme. Dann brachte er sie zum Zug. Als der Zug abfuhr, legte sie von drinnen die Hand auf die Scheibe. Er legte die seine von außen drauf. Er machte die Augen zu und spürte, wie das Fenster unter seiner Hand wegrutschte.